Modul 3, Übung 1a. 1. Ich warte schon ewig. Kannst du denn nicht einmal pünktlich sein? Zwei. Neuer Anzug? Der steht dir aber super. Drei. Du kannst ja einfach vorbeikommen, wenn du in der Stadt bist. Vier. Ich kenne dich doch. Du bist doch der Bruder von Timo. Fünf. Das ist ein Cocktail? Das schmeckt ja widerlich. Sechs. Mach mal das Fenster auf. Hier ist es viel zu warm.